Kundgabe 2734. Empfangen durch Bertha Dudde am 12.05.1943. Sichtbares Erscheinen des Herrn. Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen. Gott gibt sich zu erkennen, so seiner geachtet wird. Er weilet mitten unter den Seinen, wohl unsichtbar. Doch zur Stärkung des Glaubens offenbart er sich in mancherlei Weise. Er spricht mit den Menschen durch seinen Geist gedanklich oder auch hörbar. Also weilet er im Wort unter den Menschen, die ihn lieben und seine Gebote halten. Aber auch sichtbar wird er einigen wenigen erscheinen, deren Liebe zu ihm tief und opferbereit ist. Doch erkennen werden ihn auch nur wenige, denn er wird in schlichter Gestalt unter ihnen sein, und nur die Liebe des Herzens wird ihn erkennen, weil sie sich stark zu ihm hingezogen fühlt und daran die Nähe des Herrn erkennt. Es wird Ruhe und Frieden und Eintracht sein unter den Menschen, wo der Herr sichtbar in Erscheinung tritt. Und jeder wird dem anderen in Liebe entgegenkommen. Und als Gleichgesinnter wird er plötzlich mitten unter ihnen sein und Liebe ausstrahlen und die Menschen beglücken. Sein Auge wird voller Milde und Güte auf den Seinen ruhen. Und sein Wort wird tröstend und kraftspendend sein. Und eine Ruhe wird den Menschen erfassen und jedes Herz wird voll Liebe ihm zugewandt sein. Jedes Ohr seine Worte aufnehmen. Und plötzlich wird er ihren Augen entschwinden, und daran werden sie erkennen, wer unter ihnen geweilt hat. Und sein Erscheinen wird den Glauben der Menschen stärken. Alle Zweifel werden schwinden, und voller Bekennermut werden sie sich nun einsetzen für ihn und seinen Namen. Es wird sie nichts erschrecken, was auch gegen sie unternommen wird. Denn sie fühlen sich begleitet von ihm, den sie erschauen dürften, auf allen Wegen. Es wird der Herr kommen zu den Seinen, so sie in großer Not sind, sichtbar und unsichtbar, immer aber fühlbar im Herzen derer, die ihn lieben. Er wird sich zeigen allen, die versammelt sind in seinem Namen, oder auch Einzelnen, die besonders stark sind im Glauben und in der Liebe stehen. Und so wird auch ein Einzelner ihn zu schauen vermögen, während die anderen ihn nicht erblicken können. Unsichtbar aber ist er immer zugegen, wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind. Und also kann ein jeder auch aus dieser Verheißung Jesu starken Glauben schöpfen, so er sich diese seine Worte stets vor Augen hält. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Sein Wort ist Wahrheit. Und wo der Herr weilet, dort braucht der Mensch nichts mehr zu fürchten von der Welt. Gott wird sich offenbaren aller Orten, wo eine kleine Gemeinde gottesfürchtiger und tiefgläubiger Menschen ist. Dort wird er sich auch zu erkennen geben in kommender Zeit. Um sie zu stärken für den Kampf, der um des Glaubens willen entbrennen wird. Und darum steigt er lange zuvor schon im Wort zu den Menschen zur Erde hernieder und beweiset dadurch, dass er mitten unter ihnen weilt, dass er zu einem jeden kommt, der ihn hören will, dass er unmittelbar und mittelbar sein Wort ihnen zuleitet, auf dass sie Kenntnis nehmen sollen von seiner immer fürsorglichen Liebe um die Seinen, die er erwählet hat, zu seinen Streitern. Und so es nötig ist, wird er sich auch sichtbar in Erscheinung bringen, so sein Wort in ihren Herzen die Liebe zu ihm entflammt hat und sie durch die Liebe fähig geworden sind, sein Bild in sich aufzunehmen, ihn zu erschauen mit leiblichem oder mit geistigem Auge. Und es wird sich das Bild tief in das Herz graben. Und immer wird der Mensch ihn sehen können, wenn sein Glaube eine Stärkung benötigt. Und immer wieder wird er Trost und Kraft schöpfen können, denn die Liebe des Herrn ist unentwegt bei dem, der ihn liebt aus ganzem Herzen. Amen.